Drittens, Dominanzanspruch und Kleinheit. Der Asthmatiker besitzt einen starken Dominanzanspruch, den er sich aber nicht eingesteht und der deshalb in den Körper hinuntergeschoben wird, wo er dann in der Aufgeblasenheit des Asthmatikers wieder zum Vorschein kommt. Diese Aufgeblasenheit zeigt eindrucksvoll seine Arroganz und seinen Machtanspruch, die er aus seinem Bewusstsein sorgfältig verdrängt hat. Deswegen flieht er auch gern ins Ideelle und Formalistische. Wird der Asthmatiker jedoch mit dem Macht- und Dominanzanspruch eines anderen konfrontiert, Simile-Gesetz, fährt ihm der Schreck in die Lunge und es verschlägt ihm die Sprache. Die Sprache, die ja gerade von der Ausatemluft moduliert wird. Das Ausatmen gelingt ihm nicht mehr. Es bleibt ihm die Luft weg. Der Asthmatiker setzt seine Krankheitssymptome dafür ein, Macht auf seine Umwelt auszuüben. Die Haustiere müssen abgeschafft werden, jedes Staubkorn muss entfernt werden, niemand darf rauchen und so weiter. Den Höhepunkt findet dieser Machtanspruch in lebensbedrohlichen Anfällen, die genau dann sich manifestieren, wenn man den Asthmatiker mit dem eigenen Machtanspruch konfrontiert. Diese erpresserischen Anfälle sind für den Kranken selbst recht gefährlich, da sie ihn in lebensbedrohliche Situationen hineinführen, die er manchmal nicht mehr abfangen kann. Es bleibt immer wieder eindrucksvoll, wie weit ein Kranker in der Eigenschädigung geht, nur um Macht auszuüben. In der Psychotherapie ist häufig ein Anfall die letzte Rettung, wenn man der Wahrheit zu nahe kommt. Aber schon diese Nähe von Machtausübung und Selbstopfer lässt uns etwas von der Ambivalenz einer solchen unbewusst gelebten Dominanz spüren. Denn mit dem Aufbauen von Machtanspruch, mit diesem sich immer mehr aufplustern und aufblasen, wächst proportional auch der Gegenpol, nämlich Ohnmacht und das Gefühl der Kleinheit und Hilflosigkeit. Jene Kleinheit im Bewusstsein zu realisieren und zu akzeptieren, wäre unter anderem eine Aufgabe, die der Asthmatiker zu lernen hätte. Nach längerer Krankheit kommt es zur Erweiterung und Verfestigung des Brustkorbes. Die Medizin nennt dies den Fasthorax. Er gibt ein mächtiges Aussehen, ermöglicht jedoch nur ein ganz geringes Atemvolumen, da keine Elastizität vorhanden ist. Deutlicher kann sich der Konflikt nicht mehr somatisieren. Anspruch und Realität. In dem Sich-Brüsten liegt auch eine ganze Portion Aggression. Der Asthmatiker hat nie gelernt, seine Aggressionen adäquat auf einer sprachlichen Stufe zu artikulieren. Er möchte sich Luft machen. Er hat das Gefühl, fast zu zerplatzen. Doch jede Möglichkeit, seine Aggression adäquat in Schreien oder Schimpfen zu artikulieren, bleibt in der Lunge stecken. So regredieren diese aggressiven Äußerungen auf die Körperebene und kommen als Husten und Auswurf ans Tageslicht. Denken wir an die Redewendung, jemandem etwas husten, jemanden anspucken, vor Wut nach Luft schnappen. Die Aggression zeigt sich weiterhin in der allergischen Komponente, die meistens mit Asthma verbunden ist.